Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zur Folge 110 des Gabelbissen Podcasts. In der letzten Folge habe ich euch ja eine Speise vorgestellt, die mehr oder weniger die Fastenzeit einläutet. Und ich habe mir irgendwie gedacht, ich glaube, ich bleibe dabei. Ich bleibe mal bei Fastengerichten und möchte euch eben in der Fastenzeit mal ein paar typische österreichische Gerichte dieser Art vorstellen. Heute möchte ich mit euch ein ganz spezielles Gebäck genauer anschauen, nämlich das Fastenbeugerl oder generell mal das Beugerl. Ja, von dem Beugerl gibt es zwei Arten. Man kann das Ganze süß oder pikant essen. Süß wird es gern in der Form so eines Hufeisens oder geknickt gemacht. Zum Beispiel wäre da das klassische Wiener Nussbeugerl ein super Beispiel dafür. Und die Pikanten, ja, die sind in der Regel eher runde Gebäcke. Wir wollen uns in der heutigen Folge aber mal dem klassischen pikanten Vertretern widmen und die Süßen mal ein bisschen zurückstellen. Die werden wir uns dann mal in einer anderen Folge etwas genauer anschauen. Die Pikanten, die stammen aus der bäuerlichen Küche und die kennen eigentlich nur die runde Form. Also in der bäuerlichen Küche gibt es nichts anderes außer die runden Beugerl. Das Ganze wird aus Germdeck gemacht und was charakteristisch eben für das Beugerl ist, es wird vor dem Backen in Salzwasser gekocht. Nicht so wie die bayerische Brezen oder generell hat die Brezen oder Langgebäck in einer Natronlauge, sondern in ganz klassischem Salzwasser, so wie wir es auch zum Beispiel zum Nudelkochen verwenden würden. Ja, und dann nach dem Backen wird das klassische noch mit Mohn und oder Salz bestreut. Das Fastenbeugerl ist neben der Fastenbrezen vor allem in Oberösterreich sehr, sehr bekannt und sehr geschätzt. Also da wird die Tradition noch hochgehalten. Die klassische Variante von dieser Fastenspeise verwendet übrigens nur reines Weizenmehl. Es gibt aber bei vielen Bäckereien mittlerweile auch dunklere Varianten, wo Weizen und Roggenmehl gewischt wird. Ihr wisst, reines Roggenmehl könnten wir in dem Fall nicht verwenden, weil beim Roggen ja die Gären nicht aufgeht. Da haben wir ja damals bei der Feuerfleckfolge schon darüber gehört, das würde nicht funktionieren, dann müsste man das mit Sauerteig machen. Von daher wird da gern ein Weizen-Roggen-Gemisch verwendet. Ja, die Bäcker bereiten übrigens diese Speise wirklich nur im Zeitraum von Aschermittwoch bis Ostern zu, sonst kann man die bei einem traditionellen Bäcker nicht kaufen. Ja, und ganz traditionell wird dieses Beugerl in dieser Fastenzeit übrigens immer mit Fastensuppe gegessen. Die Suppe schauen wir uns in einer der nächsten Folgen mal genau an. Und zwar habe ich da einen Gruß aus der Küche geplant und da werde ich mit euch gemeinsam mehr oder weniger so eine Fastensuppe mal kochen. Aber schauen wir uns das Beugerl mal ein bisschen aus historischer Sicht an. Das Beugerl, also auch die Brezen, die kennt man eigentlich schon sehr lange. Man vermutet, dass das schon bis zur menschlichen Frühgeschichte zurückgeht. Also das ist wirklich sehr, sehr lange her. Nur damals war das Beugerl jetzt nicht so eine Speise wie heutzutage. Da war das eine Grabbeigabe. Und zwar hat man da dieses Gebäck, sage ich jetzt einmal, als Armreif oder als Halsreif verwendet. Historiker vermuten mehr oder weniger, dass es sich dabei um, ja, wenn man mehr oder weniger ins Jenseits übergeht, so eine Art Wegzehrung hat. Wäre eine Vermutung, warum man das gemacht hat. Im 17. Jahrhundert gibt es dann in Österreich erstmals eine Erwähnung von Beugerl und zwar wurde da im Welser Ratsprotokoll eine Fastenspeise erstmalig eingetragen, die bei dieser Ratsherrensitzung zum Thema wurde. Und darin wurde nämlich von den Bäckern in Wels um Bewilligung fürs Beigelgebächts angesucht. Und das hat der Rat dann auch genehmigt. Der hat das dann definiert, wie es auszusehen hat, wie groß und wie schwer es sein muss. Und der Stadtrichter wurde damit betraut, das Ganze zu überwachen, sprich ob die Größe passt etc. Ja, und wer sich nicht dran gehalten hat, wir kennen es ja, was wurde damals gemacht? Richtig, das Bäckerschupfen. Wie das Beugerl eigentlich konkret entstanden ist, kann man heutzutage nur schwer sagen. Es gibt dafür jetzt keinen eindeutigen historischen Beweis, wieso das so entstanden ist. Also die heutige Variante des Beutel, nicht die, wie ich vorher erwähnt habe, die aus der Frühgeschichte, sondern die uns heute bekannte Variante. Wo man ziemlich sicher davon ausgeht, ist, dass das Beutel aus dem Jüdischen kommt. Da gibt es mehrere Hinweise, die darauf hindeuten, dass das Ganze ein jüdisches Gebäck war oder ist. Zum Beispiel, im Jahre 1683 hat es in Wien einen jüdischen Bäcker gegeben und der hat als Dank für König Jan Sobieski von Polen, der hat nämlich Österreich geholfen oder den Wienern im Speziellen, die Türken zu besiegen. Es war nämlich zu der Zeit die zweite Wiener Türkenbelagerung. Und die Leute waren ihm dankbar, eben auch dieser jüdische Bäcker. Und der hat dem König dann ein Beugerl gebacken. Nur wieso? König Sobieski war ein begeisterter Reiter, so sagt man. Und eben der Bäcker wollte ein Hufeisen damit imitieren mit dem Gebäck. Also das Urbeugerl war noch nicht geschlossen, sondern wie ein Hufeisen geformt. Und das wurde ihm mehr oder weniger gewidmet. Und so kommen wir auch auf den Namen, warum man es bei uns Beugerl nennt. Denn Beugerl ist eigentlich wienerisch fürs Hufeisen gewesen. Und eben weil das imitiert, ist dann der Name fürs Gebäck auch entstanden. Es gibt aber auch noch andere Indizien, die zur Entstehung was beitragen. Und die gehen auch primär aufs Jüdische zurück und da, und das finde ich auch interessant, auch auf das Polnische. Zum Beispiel besagen Protokolle der Stadt Krakau, dass es im 17. Jahrhundert eine sogenannte Beugelverordnung gegeben hat. Also da wurde die in den Stadtprotokollen erstmals erwähnt. Eine andere Legende oder Theorie geht auf das polnische Biali zurück und das kommt aus der Stadt Białystok. Und das ist ein Gebäck, das ist auch ähnlich dem uns heute bekannten Beugel. Es wurde zwar nicht gekocht, so wie ich es vorher beschrieben habe, aber es wurde gleich gebacken. Und die Urversion vom Biali, die hatte auch kein Loch in der Mitte. Das kam, und das konnten keine Historiker heutzutage belegen, kam erst viel, viel später, denn es gab in Białystok eine neue Hygienevorschrift, die besagt hat, dass eben dieses Gebäck nicht mehr auf einem Tablett verkauft werden durfte. Gut, wenn ich es auf keinem Tablett oder sonstigen verkaufen darf, was mache ich da? Und da kamen dann die findigen Bäcker auf eine wahnsinnig gute Idee. Man hat einfach in die Mitte ein Loch reingemacht. Also man hat einen Kringel, sage ich mal, mehr oder weniger geformt, einen Kreis. Ja, und dann konnte man das Ganze auf Schnüren aufhängen oder auf Stöcke geben. Ja, und schon konnte man es wieder an die Kundschaft verkaufen, weil so konnte man das mehr oder weniger anbieten und präsentieren. Also das wären ja mal ein paar Theorien, wie es denn zum Beugerl kam. Was man aber definitiv sagen kann, dass im Jahre 1880 eben dieses Beugel von jüdischen Auswanderern in die USA mitgebracht wurde. Ja, und jetzt dürft ihr dreimal raten, von wessen uns heute sehr berühmten und sehr bekannten Gebäck das die Geburtsstunde war. Genau richtig, vom Bagel. Der Bagel ist ein traditionelles jüdisches Gebäck und geht eben auf unser Beugel zurück. Ja, das bekannte bäuerliche Beugel war seinerzeit sehr, sehr mühevoll zu arbeiten, also zu machen. Man hat dafür nämlich einen sehr harten Teig genommen. Ja, und ihr wisst, die Bauern hatten damals natürlich nicht die technischen Errungenschaften, wie sie heutzutage in unseren Küchen kennen. Da war viel Handarbeit gefragt. Und ein harter Teig, und das könnt ihr mir glauben, ich habe nämlich den Beugelteig auch selbst per Hand geknetet, das ist schon anstrengend, vor allem wenn man da Riesenmengen macht. Das zu am Ballen kneten, das erfordert wirklich sehr, sehr viel Kraft und war auch extrem anstrengend. Hatte man dann den großen Teigklumpen, dann kam das Ganze auf ein sogenanntes Brechel und dort hat man dann das Ganze mehr oder weniger geteilt. Unterm Brechel versteht man so eine Art Holzbank. Ich würde jetzt mal sagen, man könnte es fast so wie eine Horzelbank sehen. Ich sehe viele Fragezeichen, was ist eine Horzelbank? Horzelbank ist etwas, wo man zum Beispiel Schuhe drauf machen kann. Googelt es am besten nach dem Begriff, dann findet ihr auch gleich ein Bild dazu. Und eben so wie diese Bank dürfte auch das Brechel gewesen sein, weil mit dem konnte man zum Beispiel eben den Teig teilen. oder auch anders bearbeiten, wie zum Beispiel walken. Das war nämlich der nächste Step. Den großen Deckbatzen, wie ich schon gesagt habe, habe ich geteilt. Danach wurde er gewalkt und ich habe so runde Würste draus geformt, also in runde Form gebracht. Die habe ich dann in kleinere, hat man dann in kleinere Stücke geteilt und zu dünneren Würsten gemacht und eben dann die Kringel geformt. Und diese Kringel hat man dann für mehrere Minuten ins Wasser, ins kochende Salzwasser gegeben. So früher waren das um die 10 Minuten. Das hat den Vorteil, dass sich das Gebäck schön mit Wasser ansaugen kann und während des Backvorgangs das Ganze noch ein bisschen luftiger macht und vor allem vom Austrocknen bewahrt. Ich habe eine schöne Kruste, schön knusprig und innen ist der Teig noch schön zart. Das war einer der Gründe, warum man das Ganze eben im Wasser gekocht hat. Ja, und danach hat man es mit der Beugelente wieder rausgeholt. Und das ist ein, ja, spezielles Sieb. Ich würde es mit den heutzutagigen Knödelschöpfern mehr oder weniger mal vergleichen. Also sprich ein Schöpfer mit Löchern drin, wo man das Beugel dann aus dem kochenden Wasser rausholen kann. Ja, und danach wurde es einfach im Holzofen gebacken. Und als es fertig war, hat man einen Teil mit Salz bestreut. Wieso den anderen nicht? Ja, den anderen hat man gelagert. Und ja, ihr kennt es, wenn man ein Gebäck mit Salz kauft, das für einige Zeit lagert, dann zerfällt das Salz aufgrund der Luftfeuchtigkeit und ja, sieht nicht schön aus, schmeckt auch nicht mehr so gut. Und von daher hat man davon abgesehen, eben die, die gelagert werden sollten, mit Salz zu bestreuen. Beziehungsweise hat man einige auch dann zur sogenannten Beugelsuppe verarbeitet. Dass das Beugel in Österreich wichtig ist, das sieht man auch eigentlich in sehr, sehr vielen Brauchtümern. Man vermutet, dass das Ganze heidnischen Ursprungs hat, denn eben diese Kreisform war bei den Heiden eine Art Sonnensymbol und wurde als Opfergabe den Sonnengöttern mehr oder weniger dargeboten. In verschiedensten Gebieten in Österreich ist aber dieses Gebäck nach wie vor im Brauchtum wirklich sehr, sehr verankert. Beispiel zum Beispiel Rätz in Niederösterreich im Weinviertel. Da bekommen die Patenkinder von der Patentante oder dem Onkel zu Ostern ein Beugel mit einem roten Osterei in der Mitte. Das soll Glück bringen. Das Weinviertel ist generell auch so ein Gebiet, wo das Beugel gern im Brauchtum verwendet wird. Denn zum Beispiel wird es in einigen Gebieten, bekommt das Brautpaar eine sehr große Variante von dem Gebäck nach der Hochzeit, also nach der Hochzeitsfeier, im Standesamt oder bei einigen auch in der Kirche. Und dann wird eben dieses Riesenbeugel wie ein Diskus, sage ich einmal, zu den Gästen in Richtung der Gäste geworfen. Und die haben natürlich danach gegriffen. Und die Person, die den größten Teil von dem Beugel sich an sich nehmen konnte, an sich reißen, je nachdem, wie man es formulieren möchte, ja, bei der hat man gesagt, die hat dann für das ganze Jahr sehr, sehr viel Glück. Auch in Kopfstetten, das ist auch eine Gemeinde in Niederösterreich, kennt man ein Brauchtum zur Hochzeit. Und zwar gibt es da das sogenannte Beugelessen. Und da wird, bevor die Feierlichkeit beginnt, eben eingeladen zum Beugelessen und auch das soll wiederum Glück bringen. Im Burgenland, im schönen Zehandorf, kennt man auch einen netten Brauch und zwar gibt es da den Brauch des Beugelbittens. Das heißt, dass die Dorfburschen ins Haus der Braut gehen und dort um Weingeld und eben um ein Riesenbeugel bitten. Ja, und der Bitter, der dieses vorträgt, in meisten Regeln den Brauteltern natürlich, der übergibt dann mehr oder weniger die Braut an den Bräutigam und als Dank wird von den Burschen dann, oder bekommen die Burschen eben dann die Sachen und dürfen das dann im Wirtshaus verzehren. Und einen Brauch möchte ich euch noch erzählen, den finde ich auch besonders nett, und zwar führt uns der ins Mostviertel, wieder im schönen Niederösterreich, und da wird auch in gewissen Regionen das sogenannte Beugelreißen gemacht. das hängt auch wieder mit der Hochzeit zusammen. Und zwar zerreißt, also bekommt das Paar einen Beutel, teilweise in manchen auch ein Brezen. Und jeder greift mit einer Hand auf ein Ende, so einen Teil, und dann wird einander gezogen. Es wird das zerrissen, das Beutel. Ja, und die Person, die das größere Stück in Händen hält, die hat dann in der Ehe mehr oder weniger die Oberhand. Tja, ob da immer der Mann ist oder immer die Frau, kann man schwer sagen. Am schönsten wäre es natürlich, wenn jeder gleich viel bekommt. Aber ich finde, das ist auch ein sehr, sehr netter Brauch. Gut, nach der ganzen Theorie schlage ich mal vor, kommen wir zum Rezept der heutigen Folge. Und da möchte ich mich gleich ganz herzlich beim Peter bedanken. Peter ist ja ein Hörer vom Gabelbissen. Denn der hat mir das Rezept zukommen lassen. Das ist ein Rezept aus seiner Heimat aus Oberösterreich und das habe ich natürlich nachgebacken und möchte ich euch gerne weitergeben, weil es war wirklich ein super Rezept. Und ja, würde sagen, kommen wir mal zu den Zutaten. So, für ein Blech für 10 Beutel benötigen wir 350 Gramm glattes Weizenmehl. Wer jetzt kein glattes zur Hand hat, kann durchaus auch zu Universalmehl meiner Meinung nach greifen. 150 Gramm Roggenmehl, einen halben Gärmwürfel, so circa einen Teelöffel Kümmel gehackt, dann, das habe ich ein bisschen erweitert, einen Teelöffel Kümmel gemahlen, 2 Teelöffel Salz, etwas Bäcker- oder Hagelsalz, eine Prise Zucker und so circa 200 Milliliter lauwarmes Wasser. Im ersten Schritt zerbröseln wir die Gärme in ein Gefäß rein, geben dann den Zucker dazu. Der reicht wirklich relativ wenig, da könnt ihr so einen schwachen Teelöffel dazugeben. Und das Ganze wird dann verrührt. Am Anfang wird das so eine klebrige Masse und wenn ich immer weiter rührt und weiter rührt, wird das schön flüssig. Wenn wir das erreicht haben, geben wir Spur Wasser dazu, guter Esslöffel würde ich mal behaupten, und etwas Mehl. Verrühren das Ganze und stellen es dann auf einen warmen Ort. Kachelofen, in der Nähe von einem Ofen, einfach wo es ein bisschen wärmer ist. Ich gebe dann immer noch ein sauberes Geschirrtuch drüber und lasse das für eine Zeit gehen. Pro-Tipp, wenn ihr das Ganze auf einen zu warmen Ort stellt, passt bitte darauf auf, die Gärmten neigt dann dazu, ein bisschen sich beschleunigt zu vermehren und da kann es, was man so hört, durchaus passieren, dass das Ganze übergeht. Also da wirklich aufpassen, dass euch das Dampferl dann nicht übergeht. Wenn wir so warten, während unser Dampferl oder Gmachtel, wie auch gern gesagt wird, während das aufgeht, sieben wir mal die 2 Mehlsorten in einen größeren Weidling rein. Die Sieben hat den Vorteil, dass es dann beim Backen feiner wird, dass ich keine Mehlklümpchen drinnen habe. Ich glaube, ich habe es mal kurz erwähnt, ursprünglich hatte das ja einen anderen Hintergrund, und zwar hat man das Mehl vor vielen, vielen, vielen Jahren gesiebt, um die Mehlwürmer rauszubringen, weil die wollte man durchaus nicht mitbacken. Heutzutage ist ja das alles kein Problem, würde ich jetzt einmal behaupten. Da macht man es halt, wie gesagt, wirklich, um dann das Gebäck feiner zu bekommen und keine Mehlklumpen drinnen zu haben. Dazu gebe ich dann den gemahlenen Kümmel und das Salz und das Dampferl. Ja, und die 200 Milliliter Wasser. Und das knete ich dann zu einem schönen Teig. Wer es ganz ursprünglich haben will, macht es von Anfang an per Hand. Oder ihr fangt einfach mit den klassischen Knethaken an vor eurem Handrührgerät. Oder wer hat eine Küchenmaschine? Da kann man es natürlich auch machen, das ist dann mehr oder weniger euch überlassen, wie ihr das gerne habt. Der Teig wird eher trocken, das macht eigentlich nichts. Wer will, kann durchaus noch ein bisschen Wasser dazugeben, aber die 200 Milliliter haben mir gezeigt, haben gut funktioniert. Wenn ich dann einen schönen Teigklumpen habe, gebe ich wieder ein sauberes Geschirrtuch drüber und lasse es für mindestens 30 Minuten an einen schönen warmen Ort gehen. Idealerweise auf einem Kachelofen, oder was auch gut geht, ist, wenn ihr einen Backofen habt, den vielleicht auf so mal kurz auf 50 Grad erhitzen, dann ausschalten, ein bisschen aufmachen, wenn es halt runtergekühlt ist, da den Teig reinstellen, das hilft auch ein bisschen. Nach den 30 Minuten wird der Teig erneut durchgeknetet und dann darf er noch einmal weitere 30 Minuten rasten und aufgehen. Danach formen wir eine, wie bereits erwähnt, große Wurst daraus und die teilen wir dann in 10 Stücke. Nun ist es an der Zeit, dass wir mal einen Topf auf den Herd stellen, Wasser reingeben, also mal vorher Wasser reingeben und dann den Topf auf den Herd und zum Kochen bringen und Salz dazugeben. Da von der Menge her macht es einfach so, wie ihr es auch bei Nudelwasser machen würdet. Nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel. Ja, mit unseren 10 Teigstücken, aus denen formen wir dann so, ich würde mal sagen, fingerdicke Daumen, vom Daumen her ausgehend, also Finger, daumendicke Stücke oder Stränge, kann auch ein bisschen mehr sein, kein Problem. Und aus denen formen wir dann Ringen. Kleiner Tipp, die Spitzen mit ein bisschen Wasser befeuchtet, dann klebt das besser zusammen. Und dann ein bisschen verstreichen und dann haben wir einen schönen Ring. Nun können wir schon mal das Backrohr vorheizen auf 200 Grad Celsius Ober-Unterhitze. Hat den Vorteil, dass das Gebäck nicht so sehr austrocknet wie bei Heißluft, hat aber den Nachteil, den habe ich, die Erfahrung habe ich gemacht bei meinem Backofen, dass ich dann mit einem Blech gleichzeitig arbeiten kann. Die Menge, die wir hier produzieren, die braucht auf alle Fälle 2 Bleche. Wenn ihr nacheinander backen wollt, macht es mit Ober-Unterhitze, so wie ich. Ich habe es nacheinander gebacken. Wenn ihr sagt, okay, ich will das aber gleichzeitig machen, dann Temperatur um 20 Grad Celsius zurück und auf Heißluft stellen, weil dann könnt ihr beide Bleche auf einmal reingeben. Ganz wichtig, auf die unterste Schiene in eurem Backofen, da schiebt ihr den Rost dran und darauf stellt ihr dann eine möglichst flache, feuerfeste Form, in die ihr zuvor ganz einfach ein bisschen Wasser reingegeben habt. Das kann ruhig relativ weit oben gefüllt sein, nicht zu wenig. Also bitte nicht sparen hier. Ja, sobald dann unser Wasser am Herd zu kochen begonnen hat und wir es schon gesalzen haben, geben wir dann die Beugel rein. Ich habe sie so im Bereich eine halbe Minute bis eine Minute reingegeben. Hat gut funktioniert. So lange einfach drinnen lassen und dann wieder rausfischen. Am besten geht das mit so einem klassischen Schöpfer für Knödel, also einem Knödelschöpfer. Danach kommt das Ganze auf ein mit Backpapier ausgekleidetes Backblech. Ja, und dann bestreuen wir es noch mit so einem Hagelsalz oder Bäckersalz, wie man auch sagt, und Kümmel. Und hier, das habe ich eingangs bei den Zutaten vielleicht vergessen zu erwähnen, schaut es wirklich, dass ihr so einen Hagel- oder Bäckersalz bekommt. Kriegt man in der Regel bei jedem handelsüblichen Bäcker, also bei einem richtigen Bäcker, nicht bei den ganzen Ketten, da bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob man es da bekommt, aber so Einzelbäckern, wenn man es so nennen will. Weil das hat schon eine ganz andere Konsistenz, als wenn ihr zum Beispiel grobes Meersalz verwendet. Kann man auch nehmen, grobes Meersalz, nur wenn ihr da drauf beißt. Also ich persönlich empfinde das als sehr, sehr unangenehm, weil es schon eher fest und kompakt ist. Das fürs Backen gedachte Salz, ja, ihr kennt es ja vom klassischen Salzgebäck, das zerbröselt einfach schön fein. Und dadurch macht es den Genuss dann um einiges besser. Ja, wie gesagt, mit Salz und Kümmel bestreuen und danach kommt es ins Backrohr hinein. Je nachdem, wie gut euer Backrohr ist, circa 15 Minuten, kann ein bisschen mehr, kann auch ein bisschen weniger sein. Am besten, einen Tipp hat mir auch der Peter gegeben, auf die Kruste Acht geben. Sobald die dann so schön leicht bräunlich wird, könnt ihr davon ausgehen, dass das Beugel fertig ist. Dann holt ihr mal eines raus, vorsichtig raus mit einer, zum Beispiel einer Zange oder einer Kochpinzette und dann klopft ihr mal auf die Unterseite drauf. Wenn es jetzt hohl klingt, dann ist der Teig fertig. Wenn es noch nicht hohl klingt, zurück ins Rohr und lieber noch ein bisschen weiterbacken. Ja, und danach raus aus dem Backrohr und dann könnt ihr es auch schon essen. Okay, ein bisschen abkühlen und dann könnt ihr es auch schon essen. Meine Empfehlung ist, das rasch zu essen. Also ich würde es maximal nur einen Tag lang aufheben, weil das Beugel neigt dann dazu, durchaus ein bisschen fester zu werden. Und das, ja, ist für den Genuss jetzt nicht gerade so angenehm, aber wenn es passiert, auch kein Problem. Wenn ihr eine Mikrowelle habt, könnt ihr das da kurz reinlegen, so bis maximal 20 Sekunden und dann wird es wieder weicher. Man ist so schon knusprig außen, aber man kann es dann wieder schön essen oder einfach im Backrohr kurz nochmal aufbacken, wie man so schön sagt. Und dann kann man es auch wieder essen. Ja, somit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich finde, das Burgerl ist echt ein tolles Fastengericht und meines Erachtens kann man das durchaus auch außerhalb der Fastenzeit machen, weil es wirklich, wirklich gut schmeckt. Im ursprünglichen Rezept kam übrigens kein gemahlener Kümmel in den Teig hinein. Das habe ich dann ein bisschen improvisiert, weil ich mir gedacht habe, das könnte gut schmecken und das war auch so. Also es schmeckt wirklich gut. Also das ist optional, sage ich mal. Wer es nicht will, kann es auch weglassen aus dem Teig. Solltet ihr noch Fragen haben zum Beugel oder zum Rezept, solltet ihr Tipps etc. benötigen, dann könnt ihr mich natürlich jederzeit gerne kontaktieren über die üblichen Kanäle. Die erfahrt ihr dann auch nochmal im Abspann. Ich sage wie immer vielen lieben Dank fürs Zuhören, wünsche euch in diesem Fall viel, viel Spaß beim Nachbacken. Bis zur nächsten Folge. Servus! Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.